Kapitel 24. Perfekt mit Haben. Übung 1. Beispiel. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Und jetzt sie. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Was hast du getrunken? Ich habe nichts getrunken. Was hast du gegessen? Ich habe nichts gegessen. Was hast du gelesen? Ich habe nichts gelesen. Was hast du gesehen? Ich habe nichts gesehen. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Was hast du verstanden? Ich habe nichts verstanden. Was hast du gefragt? Ich habe nichts gefragt. Was hast du bezahlt? Ich habe nichts bezahlt.